Wenn du zweifelst, Bruder, an meinen Zeugnissen und die Wissenschaft dich von der Wahrheit entfernt, dann umfasse meine Herrschaft durch Zahlen. Ich werde dir die Toten nennen, die die Erde hinterlässt. Vor 2012 lebten wir in Schlaflosigkeit, ein Planet entfesselt von Beben erschüttert. 296.000 fielen seit 2002. Ein düsteres Erbe, bis Gott mir Vergebung gewährte. In Angst vor einem erbarmungslosen Ende ertranken 30.000 jährlich. Ein unglücklicher kollektiver Durchschnitt. Und nach dem 11. April 2012 erbarmte sich Gott, die Trauer ließ nach, lässt nur 70.000 sterben in 13 Jahren durch Erschütterung. 87% weniger, die Erde ruht, lauscht diesen Worten. Verkünde sie, ruft sie weinend den Atem, die diese Generation ins Aussterben treibt. Und die Pandemie kam, wie angekündigt, eine Strafe, für die wir dem Schöpfer danken. Naturkatastrophen sind kein Unglück, zu sterben ist kein Übel für Unsterbliche. Gott korrigiert mit dem Tod die Ungerechtigkeit, zerstört Lügen und tödliche Übel, herrscht über Arme und Reiche gleichermaßen, verachtet Ruhm, Geld und Macht. Die Maya kündigten es in einem Kalender an. Ihre Astrologen meißelten ihr Ende, vorausschauend das Joch der Eroberer, zogen sie eine kollektive Ewigkeit vor. Sie kannten nie das Licht des Meisters, Christus, der auferstanden und zerlöst, noch die heilige Dreifaltigkeit, die sich offenbart in Edlen, in Josef, Mose, Noah, in meinem Dasein. In verschlüsselte Geschichte schrieb ich es dir, hat die Wissenschaft deinen Glauben so geschwächt, wirst du jene Ausgestoßenen vergessen, die im Erwachsenwerden aufhörten, an Gott zu glauben.